Sie gingen zu einem kreisrunden Schiff, auf dem ein großes Gebäude stand. In der Mitte eines glatten silbernen Türflügels saß ein Stein in einer ringförmigen Fassung. Darüber stand folgende Inschrift: Vom Horn des Einhorns genommen bin ich erloschen. Ich halte die Tür verschlossen, bis der mein Licht erweckt, der mich bei meinem Namen nennt. Ihm leuchte ich 100 Jahre lang und will ihn führen in den dunklen Tiefen von Jors Minrud. Doch spricht er meinen Namen noch ein zweites Mal, vom Ende zum Anfang, verstrahl ich 100 Jahre Leuchten in einem Augenblick. Niemand von uns, sagte Querquobat, vermag diese Inschrift zu deuten, und wir alle können nur Namen anwenden, die es schon gibt in Phantasien. Und da es die Namen anderer Dinge sind, hat keiner den Stein zum Leuchten gebracht und dadurch die Tür geöffnet. Kannst du ihn finden, Bastian Balthasar Bux? Tiefe, erwartungsvolle Stille trat ein. Al-Zahir, rief Bastian. Im gleichen Augenblick leuchtete der Stein hell auf, sprang aus seiner Fassung und Bastian geradewegs in die Hand. Die Tür öffnete sich und machte den Weg frei zu mehreren Stockwerken, in denen Bücher und nochmals Bücher standen. Und in der Mitte des runden Saals war auf dem Boden eine große, nicht zu übersehende Inschrift eingelassen: Bibliothek der gesammelten Werke von Bastian Balthasar Bux. Die Amaganter stürzten sich ohne ein weiteres Wort mit Feuereifer auf die Bücher. »Das alles«, fragte Atreo und zeigte mit dem Finger rundum, »das alles sind Geschichten, die du erfunden hast?« »Ja«, sagte Bastian und steckte Al-Zahir in die Tasche. Atreo schaute ihn fassungslos an. »Das geht über meinen Verstand.« Als die beiden kurz darauf wieder aus der Bibliothek ins Freie traten, kamen ihnen die Herren Hykrion, Hüsbald und Hydorn entgegen. »Herr Bastian«, sagte Hüsbald, »wir haben gehört, was für unvergleichliche Fähigkeiten ihr an den Tag gelegt habt. Darum wollen wir euch bitten, uns in euren Dienst zu nehmen. Jeder von uns dreien sehnt sich danach, eine eigene Geschichte zu bekommen. Und wenn ihr auch ganz gewisslich nicht unseres Schutzes bedürft, so könnte es euch doch von Nutzen sein, 3 tüchtige Ritter zu euren Diensten zu haben. Wollt ihr?« »Gern«, antwortete Bastian, »auf solche Begleiter wäre jeder stolz.« Nun wollten die 3 Herren unbedingt und auf der Stelle ihren Treueeid auf Bastians Schwert ablegen, aber er hielt sie zurück. »Sie kann da«, erklärte er ihnen, »ist ein Zauberschwert. Niemand darf es ohne Gefahr für Leib und Leben berühren, der nicht vom Feuer des bunten Todes gegessen und getrunken und darin gebadet hat.« So mussten sie sich mit einem freundschaftlichen Handschlag zufrieden geben. »Und was ist mit Held Hynrik?« erkundigte sich Bastian. »Er ist vollkommen gebrochen«, sagte Hykrion. »Es ist wegen seiner Dame«, fügte Hydorn hinzu. »Ihr solltet mal nach ihm sehen«, schloss Hüsbald.